Das, was du bist, wird immer bleiben, ganz wortlos wirst du auf alles nur zeigen. Das, was du denkst, wird einfach leiser, der Wind und der Regen tragen es weiter, erzählen von der Angst und der Liebe, dem Kampf und dem Tag, als du gingst. Das, was du bist.